Kapitel 2 Mr. Foster blieb auf der Dekantierstation zurück. Der DCK und seine Studenten betraten den nächstbesten Fahrstuhl und wurden in den 5. Stock befördert. Frühlernstation Neopavlovscher Konditionierungstrakt, verkündete die Anschlagtafel. Der Direktor öffnete eine Tür. Sie betraten einen großen leeren Raum, sehr hell und sonnig, weil die ganze Südfront aus Glas bestand. Ein halbes Dutzend uniformierte Pflegerinnen in den vorgeschriebenen Anzügen aus weißem Viskoseleinen, die Haare aseptisch mit weißen Kappen bedeckt, war damit beschäftigt, auf dem Fußboden in einer langen Reihe Rosenschalen abzustellen. Große, randvolle Schalen. Tausende weit offener, seidiger Blüten, rund wie die Backen unzähliger Putten. Putten aber, die im strahlenden Licht nicht ausschließlich rosarot-arisch waren, sondern teils schimmernd chinesisch, teils mexikanisch, teils apoplektisch vom übermäßigen Blasen der Himmelsposaunen, teils totenbleich von posthumer Marmorblässe. Die Pflegerinnen nahmen Haltung an, als der DCK den Raum betrat. »Legen Sie die Bücher aus«, befahl er knapp. Still kamen die Pflegerinnen der Aufforderung nach. Zwischen die Rosenschalen wurden Bücher platziert, eine lange Reihe Bilderbücher im Quartformat, deren einladend aufgeschlagene Seiten fröhlich bunte Abbildungen von Tieren, Fischen und Vögeln zeigten. »Und nun bringen Sie die Kinder herein.« Die Pflegerinnen hasteten davon und kehrten nach ein, zwei Minuten schon zurück, jede eine Art stummen Diener vor sich herschiebend, dessen 4 übereinander gestapelte Maschendrahtverschläge mit 8 Monate alten Kleinstkindern beladen waren, alle vollkommen identisch, unverkennbar eine einzige Bukanowski-Gruppe und alle, da sie der Kaste der Deltas angehörten, in Khaki gekleidet. »Setzen Sie sie auf den Boden.« Die Kleinstkinder wurden abgeladen. »Drehen Sie sie so, dass Sie die Blumen und Bücher sehen können.« Gedreht verstummten die Kinder, dann krabbelten sie auch schon auf die geballten, geschmeidigen Farben zu. Auf die so lustigen und blanken Bilder auf den weißen Seiten. Im selben Moment brach die Sonne hinter einer Wolke hervor. Die Rosen loderten wie von plötzlichem innerem Feuer auf. Neue und tiefe Bedeutung tränkte die leuchtenden Buchillustrationen. Von der krabbelnden Phalanx stiegen kleine, aufgeregte Kiekser auf, gurgelnde, glucksende Freudentöne. Der Direktor rieb sich die Hände. »Ausgezeichnet«, sagte er, »fast wie bestellt.« Die schnellsten Krabbler hatten bereits ihr Ziel erreicht. Kleine Hände grapschten, berührten, packten, entblätterten die verklärten Rosen, zerknitterten die illuminierten Buchseiten. Der Direktor wartete, bis alle eifrig beschäftigt waren. Dann sagte er, »Und nun passen Sie auf.« Mit erhobener Hand gab er das Signal. Die Oberpflegerin, die am anderen Ende des Raums schon an einer Schalttafel bereitstand, drückte einen kleinen Hebel herunter. Es tat einen Donnerschlag. Schrill und schriller jaulte eine Sirene, Alarmglocken bimmelten wild. Die Kinder schraken zusammen, sie schrien und grimassierten vor Angst. »Und nun«, brüllte der Direktor, denn der Lärm war ohrenbetäubend, »nun verleihen wir der Lektion noch mit milden Elektroschocks Nachdruck.« Er gab erneut ein Zeichen, und die Oberpflegerin legte einen zweiten Hebel um. Das Kreischen der Krabbelkinder nahm ganz neue Töne an. Ihnen entfuhren nun Japser und spitze Schreie von einer verzweifelten, halb wahnsinnigen Dringlichkeit. Die kleinen Körper zuckten und krampften, ihre Glieder ruckten, als würde an unsichtbaren Drähten gezupft. »Wir können den gesamten mittleren Bodenstreifen unter Strom setzen«, bellte der Direktor zur Erklärung. »Aber das genügt jetzt«, er gab der Pflegerin ein Zeichen. Das Donnergetöse hatte schlagartig ein Ende, die Glocken hörten zu bimmeln auf, Ton um Ton erstarb das Jaulen der Sirene. Die steif ruckenden Körper entspannten sich, und was sich zum Geheul frühkindlicher Berserker ausgewachsen hatte, beruhigte sich wieder zu gewöhnlichem Angstbrüllen. »Und nun drehen Sie sie noch einmal den Blumen und Büchern zu.« Die Pflegerinnen gehorchten, Doch schon beim Anblick der Rosen, schon bei Sichtung der kunterbunten Bilder von Hoppehase und Kikeriki und Muku kauerten sich die Kleinstkinder panisch zusammen, und das Gebrüll nahm prompt wieder an Lautstärke zu. »Sehen Sie«, freute sich der Direktor, »sehen Sie«, Bücher und schrille Töne, Blumen und Stromschläge. Schon jetzt waren diese Pole im frühkindlichen Hirn negativ gekoppelt und würden nach 200 Wiederholungen dieser und ähnlicher Lektionen eine feste Verbindung eingehen. Denn was der Mensch zusammengefügt hat, soll die Natur nicht scheiden. Sie werden mit einer, wie die Psychologen einst sagten, instinktiven Abscheu vor Büchern und Blumen aufwachsen, einem unabänderlich konditionierten Reflex. Sie werden ihr Leben lang vor Büchern und der Botanik gefeit sein. Der Direktor wandte sich an seine Pflegerin. »Bringen Sie sie fort!« Noch immer laut plärrend wurden die Khaki-Babys auf die stummen Diener geladen und hinausgerollt, und es blieben nur der Geruch nach saurer Milch und eine sehr willkommene Stille zurück. Einer der Studenten hob die Hand und, obwohl ihm natürlich einleuchtete, dass man Niedrigkastigen schlecht gestatten konnte, Zeit, die dem Kollektiv gehörte, mit Büchern zu vergeuden und womöglich etwas zu lesen, was dummerweise ihre Reflexe dekonditionierte, war ihm, naja, das mit den Blumen nicht ganz klar. Wozu sich die Mühe machen, Deltas Gefallen an Blumen psychisch zu verunmöglichen? Der DCK erklärte geduldig. Kinder dazu zu bringen, schon beim Anblick von Rosen zu schreien, geschah im übergeordneten Interesse der Ökonomie. Vor nicht allzu langer Zeit, 100 Jahren vielleicht, waren Gammas, Deltas, ja selbst Epsilons konditioniert worden, Blumen zu mögen. Blumen im Besonderen und die unberührte Natur im Allgemeinen. Dahinter habe das Kalkül gestanden, sie in jeder freien Minute aufs Land streben und somit Transport konsumieren zu sehen. »Haben Sie das denn nicht?« fragte der Student. »In hohem Maße«, erwiderte der DCK, »aber eben sonst nichts. Primeln und Landschaft, erläuterte er, hätten eben einen entscheidenden Nachteil. Es gäbe sie umsonst. Die Liebe zur Natur lasste keine Produktionsanlagen aus. Man beschloss daher, die Liebe zur Natur abzuschaffen, zumindest bei den niedrigen Kasten, nicht aber den Bedarf an Transport. Denn selbstverständlich war man darauf angewiesen, dass die Menschen, und sei es widerstrebend, aufs Land hinausfuhren. Die Herausforderung bestand darin, einen ökonomisch schlüssigeren Grund für den Transportkonsum zu finden, als die schlichte Freude an Primeln und Landschaft. Er wurde gefunden. »Wir konditionieren die Massen«, schloss der Direktor, »auf Naturfeindlichkeit, bei gleichzeitiger Begeisterung für alle Natursportarten. Und wir sorgen dafür, dass alle Natursportarten die Nutzung vielfältiger Geräte erfordern. So werden neben dem Transport auch noch Sportartikel konsumiert und deshalb die Elektroschocks.« »Verstehe«, sagte der Student und schwieg schwer beeindruckt. Das Schweigen drohte lastend zu werden, da räusperte sich der Direktor und hob erneut zu sprechen an. »Einst, als unser Fort noch auf Erden weilte, lebte ein kleiner Junge namens Ruben Rabinowitsch. Ruben war das Kind polnischer Eltern.« Der Direktor unterbrach sich. »Sie wissen, was polnisch ist, oder?« »Eine tote Sprache.« »Wie Französisch und Deutsch«, ergänzte ein zweiter Student neunmal klug. »Und Eltern?« fragte der DCK. Es herrschte betretenes Schweigen. Etliche Jungen wurden rot. Sie hatten noch nicht gelernt, den entscheidenden, aber oftmals sehr feinen Unterschied zwischen Schweinkram und Wissenschaft zu machen. Aber einer traute sich schließlich, die Hand zu heben. »Menschen waren einmal...« Er zögerte, das Blut schoss ihm in die Wangen. »Nun, sie waren einmal lebend gebärend.« »Ganz recht, vivipar«, der Direktor nickte wohlwollend. »Und wenn Babys dekantiert wurden, geboren«, wurde er korrigiert, »nun, dann waren sie Eltern, das heißt nicht die Kinder natürlich, die anderen.« Der arme Kerl war ganz konfus vor Verlegenheit. Kurz gesagt, fasste der Direktor zusammen, Eltern waren der Vater und die Mutter. Dieser Schweinkram, der in Wahrheit Wissenschaft war, platzte wie eine Bombe ins betretene, jeden Blickkontakt meidende Schweigen der Jungen. »Mutter«, wiederholte der Direktor deutlich vernehmbar und die Wissenschaftlichkeit unterstreichend, um sich dann auf seinem Stuhl zurückzulehnen. »Es sind in der Tat unschöne Fakten«, räumte er nüchtern ein. »Aber im Grunde sind die meisten historischen Fakten unschön.« Er kehrte zu Klein Ruben zurück, Klein Ruben, in dessen Zimmer Vater und Mutter, Bombe und Bombe, eines Abends aus Versehen das Radio angelassen hatten. »Denn Sie müssen bedenken, dass Kinder in dieser kruden Ära vivipara Reproduktion stets von ihren Eltern betreut wurden, nicht in Weltstaatskonditionierungszentren.« Während das Kind schlief, setzte die Übertragung eines Rundfunkprogramms aus London ein, und am Morgen wiederholte Ruben zur Verwunderung von Bombe und Bombe, die mutigeren Studenten riskierten mittlerweile ein Grinsen, beim Aufwachen Wort für Wort einen sehr langen Vortrag des kuriosen einstigen Autors, einer der wenigen, dessen Werke man auf uns hat kommen lassen, George Bernard Shaw, der einer gut dokumentierten Tradition zufolge über sein eigenes Genie sprach. Für Klein Rubens Grins und Zwinkern war der Vortrag natürlich vollkommen unverständlich, und aus Angst, ihr Kind habe plötzlich den Verstand verloren, schickten sie nach einem Arzt. Der Verstand zum Glück Englisch erkannte in der Rede eben diejenige Chance aus der Rundfunksendung des vorigen Abends, erfasste die Bedeutung des Vorgangs und sandte ein Kommuniqué an die medizinische Fachpresse. Das Grundprinzip des Schlaflernens, der Hypnopädie, war gefunden. Der DCK machte eine bedeutungsvolle Pause. Das Prinzip war gefunden, aber es sollte noch viele, viele Jahre dauern, ehe es nutzbringend angewandt werden konnte. Die Sache mit Klein Ruben geschah nur 23 Jahre, nachdem das Modell T unseres Ford auf den Markt gelangt war. Hier machte der Direktor auf Bauchhöhe das T-Zeichen, und alle Studenten folgten andächtig seinem Beispiel. Und doch, die Studenten kritzelten eifrig. Hypnopädie, offiziell erstmals 214 NF, warum nicht eher? Zwei Gründe A? Frühe Experimente, erläuterte der DCK, gingen in die falsche Richtung. Man dachte, die Hypnopädie könnte zur Erziehung des Geistes eingesetzt werden. Ein kleiner Junge schläft auf der rechten Seite, sein rechter Arm ragt über die Bettkante hinaus, die rechte Hand hängt schlaff herab. Aus dem runden Sprechloch eines Kastens säuselt eine Stimme. Der Nil ist der längste Fluss Afrikas und der zweitlängste der Welt. Wiewohl nicht so lang wie der Missouri-Mississippi-Strom, übertrifft der Nil alle anderen Flüsse im Hinblick auf die Länge seines Fließwegs, welcher sich vom 35. Breitengrad bis... Morgens beim Frühstück wird jemand fragen, Tommy, weißt du, welches der längste Fluss Afrikas ist? Ein Kopfschütteln. Erinnerst du dich nicht an Worte, die so beginnen? Der Nil ist der... Der Nil ist der längste Fluss Afrikas und der zweitlängste der Welt. Die Worte stürzen in einem Schwall hervor. Wiewohl nicht so lang? Na siehst du. Welches ist also der längste Fluss Afrikas? Leerer Blick. Weiß ich nicht. Na, der Nil, Tommy. Der Nil ist der längste Fluss Afrikas und der zweitlängste der Welt. Welches ist also der längste Fluss, Tommy? Tommy bricht in Tränen aus. Ich weiß es nicht, jault er. Dieses Gejaule machte der Direktor nun für die Resignation früher Forscher verantwortlich. Die Experimente wurden eingestellt, es wurde kein weiterer Versuch unternommen, Kindern die Länge des Nils im Schlaf beizubringen. Und zu Recht. Man lernt einfach nicht, wenn man keine Ahnung hat, worum es dabei geht. »Hätten Sie dagegen mit der moralischen Erziehung begonnen«, sagte der Direktor und schritt voraus zu einer Tür, während ihm die Studenten im Gehen und noch im Fahrstuhl eifrig kritzelnd folgten, »die nie unter keinen Umständen rational sein darf.« »Ruhe, Ruhe«, wisperte ein Lautsprecher, als sie im 14. Stock ausstiegen. Ruhe, Ruhe, wiederholten die Posaunenmäuler in Intervallen unermüdlich auf allen Fluren. Die Studenten und selbst der Direktor gingen bald automatisch auf Zehenspitzen. Sie mochten zwar Alphas sein, doch selbst Alphas sind wohl konditioniert. Ruhe, Ruhe! Im ganzen 14. Stock säuselte die Luft diesen kategorischen Imperativ. Nach 50 Metern auf Zehenspitzen gelangten sie an eine Tür, die der Direktor vorsichtig aufdrückte. Sie traten über die Schwelle ins Zwielicht eines lamellenverdunkelten Schlafsaals. 80 Gitterbetten standen in Reih und Glied an der Wand. Man hörte leises, gleichmäßiges Atmen und ein anhaltendes Murmeln, wie sehr fernes Getuschel. Eine Pflegerin erhob sich bei ihrem Eintritt und stand vor dem Direktor stramm. »Was wird heute Nachmittag gelehrt?«, fragte er. »Die ersten 40 Minuten hatten wir Grundstufensex«, antwortete sie. »Jetzt läuft Grundklassenbewusstsein.« Langsam schritt der Direktor die lange Reihe Gitterbetten ab. Rosig und schlafgelockert lagen dort sanft atmend 80 kleine Jungen und Mädchen. Unter jedem Kopfkissen war ein Flüstern. Der DCK blieb stehen, beugte sich über eines der kleinen Betten und lauschte aufmerksam. »Grundklassenbewusstsein, sagen Sie. Dann wollen wir doch mal eine Posaune auf laut stellen.« An der Stirnseite des Raums ragte ein Lautsprecher aus der Wand. Der Direktor trat hin und betätigte einen Schalter. »Tragen alle grün«, begann eine sanfte und doch sehr klare Stimme mitten im Satz. »Und Delta-Kinder tragen Khaki. Nein, nein, ich will nicht mit Delta-Kindern spielen. Und Epsilons sind noch schlimmer. Die sind so dumm, dass sie nicht einmal lesen und schreiben können. Außerdem tragen sie schwarz, und das ist eine so scheußliche Farbe. Ich bin ja so froh, dass ich Beta bin.« Es gab eine Pause, dann hob die Stimme erneut an. »Alpha-Kinder tragen grau. Sie arbeiten viel härter als wir, weil sie so furchtbar schlau sind. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich Beta bin, denn ich muss nicht so hart arbeiten. Und immerhin sind wir viel besser als Gammas und Deltas. Gammas sind dumm. Sie tragen alle grün und Delta-Kinder tragen Khaki. Nein, nein, ich will nicht mit Delta-Kindern spielen. Und Epsilons sind noch schlimmer. Die sind so dumm.« Der Direktor schnippte den Schalter wieder in die Ausgangsstellung. Die Stimme verstummte. Nur ein gespenstisches Echo murmelte unter 80 Kopfkissen weiter. »Das kriegen Sie noch 40, 50 Mal zu hören, ehe Sie aufwachen. Dasselbe am Donnerstag und noch einmal am Samstag. 120 Mal, dreimal die Woche, 30 Monate lang. Danach geht es mit anspruchsvollerem Lernstoff weiter. Rosen und Elektroschocks, die Khaki-Farbe der Deltas und die Duftnote Stinkersand, feste Verbindungen noch ehe ein Kind sprechen kann. Doch vorsprachliche Konditionierung ist primitiv und undifferenziert. Sie kann keine feinen Unterschiede lehren, taugt nicht zur Internalisierung komplexer Verhaltensmuster. Dazu bedarf es der Worte. Allerdings Worte ohne Sinn und Verstand. Kurzum, Hypnopädie. Die stärkste moralisierende und sozialisierende Kraft aller Zeiten. Die Studenten notierten es sich in ihren kleinen Notizbüchern aus berufenem Munde. Erneut drückte der Direktor den Schalter. »So furchtbar schlau sind«, sprach die sanfte, einschmeichelnde, unermüdliche Stimme. »Ich bin wirklich heilfroh, dass ich Beta bin, denn weniger wie stete Wassertropfen, obwohl Tropfen, das lässt sich nicht leugnen, auf Dauer härtesten Granit aushöhlen, eher wie flüssiges Siegelwachs, dessen Tropfen mit dem, worauf sie fallen, verkleben, verwachsen, verkrusten, bis der Fels ein einziger roter Klumpen ist. Bis schließlich der Kindergeist mit den Einflüsterungen identisch ist, die Summe der Einflüsterungen mit dem Kindergeist und nicht nur dem Kindergeist, sondern auch dem des Erwachsenen, ein Leben lang. Der Geist, der urteilt und will und entscheidet, gemacht aus diesen Einflüsterungen. Und alle diese Einflüsterungen sind unsere Einflüsterungen. Der Direktor war vor Begeisterung sehr laut geworden. »Einflüsterungen des Staats«, er hieb mit der Faust auf den nächstbesten Tisch. »Das heißt, Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. »Oh, fort«, sagte er in ganz anderem Ton. »Jetzt habe ich die Kinder geweckt.«